Der Vertreter der Zweigstelle Pyongyang, der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, Choi Il-min und seine Mitarbeiter, besuchten anlässlich des Tages des Leuchtenden Sterns am 18. Februar das 21. Kim Jong-il Festival.